Laut der südkoreanischen Internetzeitung E-Daily lieferten die Kriegsfanatiker der südkoreanischen Armee an die Luftwaffe die taktischen Transportflugzeuge, die die Spezialtruppen heimlich in die Gebiete der DEVRK eindringen lassen können. Außerdem kauft die südkoreanische Armee mit enormen Blutsteuern der Bevölkerung die Zubehörteile von den amerikanischen Herren, um 4 Transportflugzeuge vom Typ C-130H für die Spezialoperation umzubauen. Die Kriegsfanatiker haben vor, mit diesen Transportflugzeugen die Kopfjagdoperation gegen die DEVRK durchzuführen. Sie wollen am nächsten Jahr 10 Jahre lang auch die großen Mehrzwecktransportflugzeuge vom Typ CH-47D und die Hubschrauber vom Typ HH-47D der südkoreanischen Land- und Luftstreitkräfte umformen.